Der Pumuckl hat seinen Schwur gehalten. Nur das mit der Binsenkammer, nun ja, ein paar Tage hat er sich tatsächlich da hinein verkrochen. Dann allerdings ist der kleine Kobold immer öfter aufgetaucht und der Meister Eder hat natürlich wieder mit ihm geredet. Und dann ist die Geschichte mit dem Kater passiert. Damit es wenigstens zwischen uns keine Missverständnisse gibt, es handelt sich nicht um einen vierbeinigen Kater, sondern um einen Zustand. Sicher habt ihr schon einmal davon gehört, dass Leute, die einen über den Durst getrunken haben, sich am nächsten Tag recht elend fühlen. Diesen unangenehmen Zustand nennt man Kater. Warum, das ist schwer zu sagen. Der Pumuckl wusste aber weder von dieser Art Kater noch überhaupt von der Wirkung des Alkohols etwas. Und das war für alle Beteiligten recht verhängnisvoll. Der Meister Eder, der sonst sehr bescheiden lebt, war von ein paar alten Freunden eingeladen worden. Es war eine sehr lustige Gesellschaft und der Meister Eder hatte am Ende einen kleinen Schwips. Der rächte sich auch prompt am nächsten Tag. Oh, oh, mein Kopf. Mein Kopf, das ist ja fürchterlich. Also in meinem Alter verträgt man schon gar nichts mehr. Oh. Du, was verträgst du denn nicht? Ach, sowas. Sag bitte nicht so und schneid kein solches Gesicht. Du hast ja ein ganz zerknittertes Gesicht, hast du ja. Ja, ja, das ist ja kein Wunder, bei dem Kater, den ich hab. Was hast du? Wen hast du wo? Einen Kater hab ich. Einen Kater? Ich will aber keinen Kater. Wo ist dieser Kater? Wo der ist? Ja. Da sitzt er, da schau her, auf meinem Kopf. Ui, da kann ich ihn aber gar nicht sehen. Na, der ist unsichtbar, aber spüren tue ich ihn. Ach, mein Kopf. Ach, der ist unsichtbar, dieser Kater. Mhm. Dieser Kater ist unsichtbar. Das ist mir aber ein sehr verdächtiger Kater. Ist er vielleicht so unsichtbar wie ich? Mhm, ja, sowieso ungefähr. Scheußlich, entsetzlich, fürchterlich, unsichtbar wie ich. Nein. Das darf dieser Kater nicht sein. Jage ihn sofort fort. Ja, wenn ich das Kind, den ich sehe. Aber du bist doch ein Mensch. Du kannst doch einen Kater fortjagen. Ja. Also wenn ich den nur sehen könnte, damit ich ihn picken und zwicken könnte, dann würde ich den aber, Was würde ich denn dem gleich? Ich schreck, Pumuckl, gib dir keine Mühe. Du hast doch nach mir auch mit einem Holzscheit geworfen, also als ich noch unsichtbar war. Jetzt nimmst du ein Holz und wirfst mit diesem Holz nach diesem Kater. Du hast doch so viel Holz. Ja, das nützt in dem Fall überhaupt nichts. Aha, das nützt nichts, ja. Sag mal, weißt du denn wenigstens, ob dieser Kater rot ist oder schwarz oder gelb oder klein oder groß? Riesengroß ist er. Riesengroß? Ja. Wie der Wolfshund so groß. Vielleicht so groß wie der Hund im Vorderhaus von der Frau Reindl? Ja, mindestens. Ich habe Angst. Ich bleibe jetzt hier oben auf dem Schrank, bis der Kater weg ist. Oder kann dein Kater da vielleicht raufspringen? Na. Wo verstecke ich mich denn? Wo springe ich denn nur hin? Na, bleib nur da drum auf dem Schrank. Da kommt er nicht hin. Kommt er da bestimmt nicht hin? Bestimmt nicht. Ja, aber jetzt musst du ihn sofort fortjagen. Sonst muss ich nämlich fortlaufen. Weil, wo Klabauters sind, da gibt es keine Katzen. Mhm. Und wo Katzen sind, da gibt es keine Klabauters. Mhm. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Ja, es ist aber gar kein Katz, sondern ein Kater, ein ausgewachsener Kater. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Sag mal, kommt der bestimmt nicht zu mir auf den Schrank? Na. Na, schrei doch nicht so. Und hilf nicht zueinander. Das verträgt der Kater überhaupt nicht. Oh. Das ist doch ganz gut, wenn er das nicht verträgt. Ja. Also, weißt du, wenn er es nicht verträgt, dann läuft er ja vielleicht davon. Also ich schrei jetzt so laut ich kann. Ja. Nein. Dummer Kater, böser Kater, hier ist der fürchterliche Pumuckl, vor dem du fürchterlich Angst hast. Ja, hör auf. Ich sag dir, der frisst dich, wenn du so weitermachst. Du darfst überhaupt nur flüstern. Ach so, ich bin doch auf dem Schrank und du hast gesagt, da kommt er nicht raus. Ja. Wo sitzt er denn jetzt? Ach, immer noch auf meinem Kopf. Schüttel mal deinen Kopf. Um Gottes Willen, na. Wenn ich meinen Kopf bloß ein bisschen bewege, dann dreht sich alles, weißt du? Der Kater auch? Ja, der dreht sich mit. Vielleicht ist der Kater eine Tanzmaus oder sowas, Nick. Okay. Also, ich hab gedacht, der wäre. Also, ich finde das eine Frechheit von diesem Kater. Auch. Mach doch bitte Britschitz, bis er mal endlich weggeht. Ja, das nützt ja gar nichts. Britschitz! Wenn ich einen sauren Hering hätte, dann er. Ja, wieso? Mag der Kater? Also, kann man den mit einem sauren Hering vertreiben? Ich denke, die mögen saure Heringe. Ja, die Kater, schon, Kater. Schon. Also, wenn sie den gefressen haben, dann gehen sie weg, meinst du? Ui, sag mal, wo kriegen wir denn jetzt nur gleich einen Hering her? Gibt es denn sonst kein Mittel? Ja, mei. Kaltes Wasser soll auch ganz gut sein, aber kaltes Wasser, das ist mir zu ungemütlich. Also mir ist der Kater noch viel ungemütlicher. Ja, manche Leute schwer nach auf den Schnaps, aber wenn ich mir bloß vorstelle, ich sollte jetzt einen Schnaps trinken, dann wird man schon bei der Vorstellung wird man schon schlecht. Und sag mir, und wenn man Schnaps trinkt, dann läuft der Kater davon. Das ist aber komisch, ja. Oh, das ist ein greislicher Zustand. Ich glaube, ich hol mir doch einen Hering. Nein, bitte geh nicht weg. Ich will nicht mit deinem unsichtbaren Wolfhund großen Kater alleine sein. Das will ich nicht. Schrei doch bitte nicht so. Das will ich nicht. Brauchst du keine Angst haben. Der Kater geht schon mit mir, wenn ich weggehe. Bestimmt. Ja, bestimmt. Leider. Also gut, dann geh schnell weg, schnell. Und komme bitte ohne das abscheuliche Tier wieder. Ja, das wird nicht gehen, aber wenn ich einen Hering mitbringe, dann geht er vielleicht. Ja, und wenn der Kater trotzdem nicht weggeht? Ja, dann musst du den ganzen Tag ganz mucksmeiselstill sein und mich und mein Kater ganz in Ruhe lassen. Oh. Mucksmäuserl. Mucksmäuserl. Der wird mich wie ein Mäuserl fressen, wenn ich nicht mucks. Also jetzt geh bitte ganz schnell weg. Ganz schnell. Schnell. Ja. Ich gehe ja schon. Bin ich froh, dass er mit diesem Kater weggegangen ist. Oho. Also, wo Klabauter sind, da dürfen keine Katzen sein. Und wo Katzen sind, da dürfen keine Klabauter sein. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Also, nein, vielleicht ist es auch kein Koboldsgesetz, aber ich mag keinen Kater haben. Ich mag nicht. Pfui. Und ich will nicht, dass er hier wieder hereinkommt. Was hat der Eder gesagt? Wasser. Wasser, hat er gesagt. Wasser ist gut dagegen, aber ungemütlich. Naja, also kaltes Wasser ist ja wirklich sehr ungemütlich, aber immer noch viel gemütlicher als ein großer, abscheulicher Kater. Ich will überall kaltes Wasser hintun, überall. Wo die Katze hintritt, soll kaltes Wasser sein. Das ist sehr ungemütlich, aber gut. Kater mögen Wasser nicht, doch Wasser spritzt der kleine Wicht. Da muss ich nämlich bloß den Wasserhahn aufdrehen. So, das geht ja ganz einfach. Und spritzen. Platsch, plätsch, plutsch. Boden nass und immer nasser von dem schönen, kalten Wasser. Ui, das spritzt aber nicht bis zur Tür hin. Die Tür ist so weit weg. Und an der Tür muss ja eigentlich das meiste Wasser sein, damit die Katze gleich gar nicht erst hineingeht. Aber das werden wir gleich haben. Da muss ich jetzt nur den Stöpsel in den Abfluss hineintun. Ganz fest hinein. Und jetzt muss ich das Überlaufloch muss ich jetzt auch zustopfen. Mit einem Handtuch zustopfen. So. Oh. Das ist aber schwere Arbeit. Aber gute Arbeit. So. Und jetzt Wasserlauf! Ui. Das ist eine feine Sache. Alle Klabauter auf allen Meeren können stolz auf den Pumuckl sein. Mach ein Meer aus der Werkstatt. Ein Meerwerkstatt. Ein Werkstattmeer. Ui, das wird fein. Das wird. Warte nur, du Dummer! Dummer Kater! Miau! miau, miau, miau. Der Pumuckl, ja, der ist schlau. Was hat jetzt der Eder gleich noch? Der hat doch noch was gesagt. Was hat der noch gesagt? Ah ja, dann hat er noch gesagt, Schnaps ist gut, aber ihn graust. Naja, mit mir graust auch, aber grausen vor Schnaps ist besser als grausen vor einem Kater. So, und Schnaps, das ist hier, das ist hier in dem Schrank. In dem Schrank sein. Ui, ui, ui, ui, ui. Ist die Flasche aber groß. Ui. Ui, die ist ja viel zu schwer. Die kann ich ja gar nicht hochheben. Und der dumme Stöpsel, der geht ja auch nicht raus. Was mache ich nur? Da soll doch der dumme Stöpsel drin bleiben. Da soll doch die dumme Flasche schwer sein. Ich werf sie um, dann fällt sie auf den Kasten und macht Klirrbums und die Flasche ist kaputt und der Schnaps kann raus. Ja, das ist eine gute Koboldsidee. Das ist die beste Koboldsidee. Das ist aber geglückt. Hui, da rinnt zwar eine Menge auf den Boden, da ist aber noch genug, sind aber noch viel genug in den Scherben drin. Das riecht aber ganz scheußlich. Also ich verstehe ja alle Kater von der ganzen Welt, dass sie da davonlaufen. Hui, hui. Und davon soll ich trinken? Nein, nein, nein, nein, nein. Ja, aber wenn ich trinke, dann riecht der Pumuckl auch so abscheulich und dann kommt der Kater wahrscheinlich nicht her. Nicht her. Oh, wie das brennt. Ich hab Feuer im Bauch. Pumuckl brennt im Bauch. Oh, schneller die Luft. Schneller die Luft. Ein Hund, das ist ja der Hund von der Frau Rein. Meister Eder hat gesagt, der Kater ist so groß wie dieser Hund. Und der Hund ist so groß wie der Kater. Ja. Hunde beißen Kater. Großer Hund beißt großen Kater. Kater Angst vor großem Hund, wenn großer Hund in der Werkstatt ist. Jawohl. Wau, wau. Wau, wau. Komm mal her, du großer Hund. Komm her. Komm doch mal. Zum Kuckuck in die Werkstatt sollst du kommen! Also, wie mache ich das bloß, dass der in die Werkstatt kommt? Ich weiß schon, ich habe noch eine gute Idee. Ich habe lauter gute Pumuckl-Ideen. Ich hole eine Wurst, jawohl! Und zwar ganz schnell hole ich eine Wurst. Der Eder hat ja immer feine Wurst auf dem Tisch. Große Wurst, Sonntagswurst. Die wird dem Hund schmecken. Wau, wau! Wau, wau! Komm mal her, du großer Hund! Komm her! Wau, wau, hallo, wau, wau, wau, wau, hier, schau mal hier habe ich eine Wurst. Da kommt er schon. Hat's schon gemerkt, der schlaue Hund? Nein, nicht hier unter der Tür gibt's die Wurst. Komm nur rein, herein, bitteschön, herein. So, und jetzt, hier hast du. Das schmeckt dir, nicht wahr? Ja, so. Das schmeckt dem Hund, er wird gesund, die Katz läuft weg. Und hat den Dreck. So, jetzt kann ich auch den Wasserhahn zudrehen. Jawohl, der See ist, glaube ich, groß genug. So. Der Wasserhahn, hier muss man auch mal wieder ölen, glaube ich, der geht ganz schwer zu. So, und jetzt kann der große Kater kommen. Überall Wasser, überall großer Hund und halt, von dem Schnaps muss ich schnell nochmal einen kleinen Trunk schlucksen, schnucks trunken, schluck trinken, schluck trinken. Oh, ist das scheußlich. Das brennt in meinem Bauch. Das ist so, ja, ein armer Brennebauch. Halt! Nicht aus der Werkstatt gehen, großer Hund! Du kriegst noch was, warte. Du kriegst noch was. Was möchtest du denn bitte schön haben? Hund, hör mal, möchtest du vielleicht ein Stück Braten? Weißt du, im Topf ist noch ein Stück Braten. Warte mal, Hund, warte mal. Nein, nicht von dem guten Wasser saufen. Augenblick, das brauchen wir noch. Das Wasser, das muss da sein. Das Mama, Mama, Mama. Hoppla. Hoppla, was ist hier jetzt? Hula, die ganze Werkstatt dreht sich ja um mich. Halt, Werkstatt, bitte stehen bleiben. Hula, mein Kopf. Mir wird's ganz komisch. Ja, du guck mich doch nicht so blöd an. Ich hol ja schon den Braten. Hoppla, was ist denn jetzt passiert? Ich lieg ja im Wasser. Meine Füße sind so komisch, die... Werkstatt, hörst du jetzt auf, dich zu drehen? Und komm mit mir in die Küche. Also, in der Küche gibt es Sprüche und Gerüche. Hut, braten, komm. Hut. Ja, um Himmels Willen, was ist denn da los? Da läuft mir schon das ganze Wasser entgegen. Wasserrohrbruch. Ja, wie gibt's denn das? Pumuckl! Oh, mein Kopf. Was war das jetzt? Hat der Hund da hereingebellt? Ich glaub, ich spinn. Pumuckl! Oh je, komm mal hinter das Wasser. Pumuckl! Ja, Tyras, was tust denn du da herin? Ja, hast du mit meinem Braten gefressen? Ja, und die Wurst hat er auch. Was? Und jetzt frisst er auch gleich noch den Kater. Komm, friss, Großhund, friss den Kater. Und ich trinke jetzt noch mal von diesem Schnaps. Ja, Moment, was denn? Die Schnapsflasche ist auch zerbrochen. Ja, hörst du nicht gleich auf, von dem Schnaps zu trinken? Da kannst du ja sterben, Pumuckl. Sterben, ja. Ich? Ja. Dass ich nicht lache. Ja. Ich war schon lange nicht mehr so ungeheuerlich. Mutig. Ja, das kenne ich. Und alles dreht sich. Das kenne ich auch, ja. Und der Krater, der kann jetzt gar nicht mehr rein. Oh. Oder ist dein Kater immer noch da? Ja. Bitte sag schnell, wo er ist. Nicht wahr, der traut sich doch hier nicht rein, weil all so viel Wasser hier ist und so viel Hund und so viel Schnaps und, ja, und du so viel... meine Güte, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, hast du am Ende das alles gegen meinen Kater gemacht? Ja, du hast gesagt, Wasser ist gegen Kater. Und dann hast ja, du aber noch... doch nur, wenn ich das Wasser über meinen Kopf schütt. Über deinen Kopf? Über meinen Kopf. Aber damit er dir vom Kopf herunterspringt und dann auf mich hüpft. Huhu! Und dann sitzt er noch dort und ich hüpfe auf den Schrank und... Geh weg, Kater! Ich habe so viel Schnaps getrunken, du dummes Hundetier! Friss ihn doch schnell auf! Pumuckl, jetzt wirst du wirklich zu dumm. Der Kater ist doch keine Katze, sondern... Jeder Kater ist eine Katze, jawohl! Nein, eben nicht. Nur wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, es tut einem dann der Kopf weh, dann sagt man, man hat einen Kater, aber doch keinen echten, sondern... Einen so unsichtbaren, ja. Das ist es, ja! Und dann... Ich bin ganz abscheulich. Ich sterbe. Der Schnaps. Ja, ich möchte nur wissen, warum du von dem Schnaps auch noch was trinken müssen. Das möchte ich wissen. Schnaps wäre gut gegen Kater. Aber Pumuckl, doch nur wenn ich ihn trinke. Oh mein, was hab ich denn da angestellt? Pumuckl, geschau, ich hab doch bloß einen Spaß gemacht. Das sagst du nur, Udi. Ich sterbe jetzt. Sicher frisst mich gleich der Kater. Na. Aber das ist mir egal. Mir ist plötzlich alles egal. Wo ist der Kater? Um Himmels Willen, Da wird man doch keine Alkoholvergiftung hören. Pumuckl, Pumuckl, schau. Der Kater ist weg. Pumuckl, schau. Der Tierer ist schon draußen und jagt den Kater weg. Alles egal. Ich schlafe. Nein. Oh. Na, glaub mir doch, dir ist bloß schlecht. Komm, ich tu dir ein bisschen Wasser übers Gesicht. Komm, und jetzt iss was, dann wird's dir besser. Ist nichts mehr zu essen da. Hat er alles die Tyras gefressen. Ach, das ist einer. Aber einen Hering habe ich ja. Komm, schau, wir essen jetzt miteinander einen Hering. Pumuckl, Pumuckl. Da liegt er ganz bleich, ist er. Pumuckl. Nie mehr trink ich Schnaps, nie mehr. Ich auch nicht mehr. Jedenfalls nicht so viel, dass ich am anderen Tag einen Kater habe. Jetzt komm her, Pumuckl. Tu deinen Kopf und das Wasser. Er schwimmt da herin sowieso schon alles. Jetzt ist was von dem Hering. Aber du tust so, als ob ich den Kater hätte. Ah, hab ich ihn? Hab ich den Kater? Nein, nichts hast. Alle zwei haben wir nichts. Weißt du was? Wir legen uns jetzt hin und wenn uns wieder gut ist, dann machen wir zwei da herin Ordnung, ja? Ja. Und du versprichst, dass du nie mehr einen Kater... Nie mehr. Und du... dass du nie mehr einen Schnaps. Nie mehr. Und ich glaube, dass das alle zwei halten. Was der Pumuckl am nächsten Tag gehabt hat, war natürlich ein ausgewachsener Halt, aber davon kein Wort mehr. Das Wort hat Angst genug verbreitet. Lassen wir die beiden sich erholen. Findet ihr nicht auch?